die Zeit, verflucht in alle Ewigkeit, wo ich dir mein Vertrauen gab, wo ich dir meine Freundschaft gab, wo der Weg so weit offen schien, doch du wolltest mit den Wölfen ziehen. Ich frage mich, was ist bloß aus dir geworden? Ich frage mich, was hat dein Herz so verdorben? Immer nur auf der Zeit, alles war nur Schein. Ja, dein Herz war niemals frei. Auf Worte kein Wert, der Freundschaft nicht wert. Es war in keiner Weise mehr. Doch eines zu sagen, ist hier meine Pflicht. Der Verrat und die Lüge stehen dir wie eingebrannt in Gesicht. Kalt und heiß zugleich, Zeit wie Narben eingebrannt im Fleisch. Nichts daraus gelernt, immer weiter von mir entfernt. Doch auch Lügen vergehen, nur noch Hass lehnt sich nach dir sehen. Ich frage mich, was ist bloß aus dir geworden? Ich frage mich, was hat dein Herz so verdorben? Immer nur ja, dein Herz war niemals frei. Auf Worte kein Wert, der Freundschaft nicht wert. Das war's in keiner Weise wert. Ja, immer nur verzeihen, alles war nur Schein. Ja, dein Herz war niemals frei. Auf Worte kein Wert, der Freundschaft nicht wert. Das war's in keiner Weise wert. Doch noch eines zu sagen, ist dir meine Pflicht. Und die Lüge stehen hier wie ein Gemassinger.